was da denn dies? Denn dies, denn dies? Hey, wollen wir es ist dann neu und was da fein, denn dies? Denn dies, denn dies? Na, da kommt da wohl warme Mann, fein, denn dies? Yeah.